Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und wir sprechen über ein Buch jetzt, nämlich über das Buch Stella von Takis Würger, ein Roman, der sich dreht um das Leben der historischen Person Stella Goldschlag. Das war eine jüdische Nazi-Kollaborateurin, die ab 1943 hunderte, wenn nicht tausende untergetauchte Juden an die Gestapo verraten hat. Takis Würger fiktionalisiert diese Geschichte mit journalistischen Verfahren. Er ist eigentlich Journalist, aber eben auch Autor. Und die Kritiker sind empört. Die Süddeutsche ist empört, die FAZ ist empört. Auch unsere Kritikerin hier im Deutschlandfunk hat das Buch verrissen. Teilen Sie diese Kritik, Herr Schabel? Das können Sie eigentlich nicht. Ich wollte nämlich sagen, bevor wir das Gespräch beginnen, dass wir beide dieses Buch ja nicht gelesen haben. Aber die Kritik dreht sich nicht nur sozusagen über das Buch selber, sondern diese Grundsatzfrage, darf man eine historische Person verwenden, um einen Unterhaltungsroman im Grunde zu schreiben? Also das wird gesagt, es sei im Grunde ein gut erzählter Unterhaltungsroman. Ja, also ein Künstler darf alles, wenn er es kann. Das ist halt die Frage, die wir jetzt in Bezug auf diesen Roman nicht beantworten können, weil wir ihn beide nicht gelesen haben. Ich bin sehr stark im Zweifel, ob der Künstler in diesem Fall das kann, nach dem, was ich gelesen habe, denn ich finde die Kritiken eigentlich ziemlich plausibel. Mir selbst geht es ohnehin so, also dass ich inzwischen abwinke bei solchen Geschichten, diesen, wie soll man sagen, Nazi-Schmonzetten, diese Geschichte Nazis, Holocaust als so eine Art Background für historische Melodramen. Es gab mal einen Film, also da hat das sogar fast ein bisschen funktioniert für mich, Der Kuss der Spinnenfrau. Da wurde das aber auch uralt. Da wurde das aber auch thematisiert. Da wurde dann so eine queere Fantasie daraus gemacht. So attraktive Nazi-Burschen in SS-Uniform und so weiter. Aber ich glaube, in der Regel ist es Geschichtsschmonzette. Nun will ich aber nichts über diesen Roman sagen. Es kann ja wirklich sagen, dass der Autor das ganz, ganz genial umsetzt. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache. Also ich finde tatsächlich, bevor man über Bücher spricht, sollte man sie gelesen haben. Und absolut. Wir sagen also deutlich, aber wir tun hier etwas, was wir eigentlich so nicht machen können. Aber es gibt Grundsatzfrage eben diese, genau, es gibt diese Grundsatzfrage. Und der Lektor beim Hansa Verlag, das ist Florian Kessler, der hat ja auf die Kritiken auch schon geantwortet. Das ist relativ bemerkenswert. Er hat das bei Facebook gepostet, ein langer Text, der sich sehr differenziert mit der Kritik auseinandersetzt. Das ist auch nicht, gibt's nicht oft, oder? Dass ein Lektor antwortet auf die Kritiker. Ist aber schade, dass er es auf Facebook getan hat, weil Facebook nicht für alle lesbar ist. Wer da nicht Mitglied ist, kann es ja eigentlich nicht richtig lesen. Mhm. Facebook ist immer so eine etwas unklare Form der Öffentlichkeit. Ich habe dem Herrn Kessler das eben auch angeboten, das im Perlentaucher zu veröffentlichen. Und was hat er gesagt? Halte ich natürlich nach wie vor aufrecht. Ja, er würde in diesem Fall Facebook vorziehen. Ja, er hat da lang drauf geantwortet und ich finde das gut, also weil ich überhaupt nicht der Theorie anhänge, dass die Kritisierten auf Kritiken nicht antworten sollen. Ich finde das absolut richtig, dass auch ein Autor, der zum Beispiel kritisiert worden ist oder wo eine scharfe Kritik geschrieben worden ist, antwortet. Ich finde das gehört eigentlich zur Debatte dazu, kann dazugehören. Und ich habe es mir hier ausgedruckt. Also er unterscheidet verschiedene Vorwürfe. Erstens schreibt er hier sowas wie den Klischee-Vorwurf. Die Geschichte erfülle vor allem Ansprüche an eine möglichst effektvolle Geschichte. Von den Figurenzeichnungen bis zum historischen Hintergrund diene alles nur schablonenhaft der Wirkungssteigerung. Also im Grunde würde hier der Holocaust benutzt. So. Und dann ist natürlich die Frage, tja, wir haben es nicht gelesen, um es nochmal zu sagen, aber zum Beispiel nehmen wir ein Buch wie Der Vorleser von Bernhard Schlink, kann man ja auch sagen, ist letztendlich auch gut erzählt, ist aber ein Buch, das heute allgemein anerkannt wird und was zum Beispiel auch in den Deutschleistungskursen gelesen wird. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, sind da reale Personen? Also Personen, die wirklich existiert haben? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das ist wahr. Das ist eine Mode, die ja ein bisschen aufgekommen ist, teilweise auch in Kriminalromanen, aber auch in einigen ernstzunehmenden Romanen, zum Beispiel von den französischen Autoren Olivier Guez und Jonathan Littell. Littell war eigentlich der Erste, der das gemacht hat. Mir fällt der Titel im Moment jetzt gerade nicht an. Die Wohlgesinnten. Und ich selber halte dieses Hineinschlüpfen in Personen, die historisch existiert haben, ich mag es selber nicht. Ich lese solche Romane nicht. Sie würden das Buch jetzt wegen der Kritiken nicht lesen, aber schon allein auch deswegen, weil hier eine historische Figur fiktionalisiert wird. Ich selber hätte es nur gelesen, wenn ich darüber hätte schreiben müssen. Aber ich hätte, also ist nichts sozusagen an diesem Dispositiv, das mir da angeboten wird, zieht mich an. Interessant ist ja die Frage, was passiert, wenn jetzt die Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich immer mehr aussterben. Es wird ja schon 80 Jahre her sein, jetzt im September, dass der Krieg begonnen hat. Werden wir uns darauf einstellen müssen, dass es da, ich sage jetzt mal, banalisierte Holocaust-Geschichten geben wird, die viele Verlage dann verlegen werden? Womit ich jetzt nichts über das Buch sagen will, über das wir jetzt sprechen, sondern eine ganz generelle Frage. Steht das ins Haus? Diese Banalisierung hat ja schon immer stattgefunden. Jetzt lief ja gerade diese Serie Holocaust, die ja auch eine Melodramatisierung gewissermaßen des Geschehens war und trotzdem eine ganz, ganz wichtige Etappe in der Bewusstwerdung in der bundesdeutschen Geschichte dessen, was passiert ist. Es hat ja damals super erregte Debatten gegeben. Es haben nur die dritten Programme gesendet, diese Holocaust-Sendung. Der Bayerische Rundfunk ist ausgestiegen, weil er das nicht senden wollte. Und doch ist das ja auch ein Film, der jetzt nicht den höchsten Ansprüchen der Kritik oder Literaturwissenschaft entspricht. Das heißt, das kann mal so sein. Das ist auch eine Frage der Situation. Bloß 80 Jahre später, finde ich, das ist dann auch schon so eine Art, ich finde, das ist ein bisschen ideenlos. Also warum? Es gab ja noch eine andere große Literaturdebatte, gerade jetzt über Welbeck und seinen neuen Roman Serotonin. Houellebecqs Romane spielen in der Gegenwart und er schafft es trotzdem, diese Debatten auszulösen. Mhm. Ehrlich gesagt finde ich das interessanter als mit irgendeiner Nazi-Schmonze. Es tut mir leid. Also, Sie meinen, man sollte über diese Zeit mehr oder weniger gar nicht mehr schreiben? Jetzt? Nein, das meine ich nicht. Aber man braucht auch eine Idee dazu. Also das einfach nur als Steinbruch zu benutzen, weil es immer geht sozusagen, ne? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof. Und damit ist nichts über den Roman konkret gesagt, den habe ich nicht gelesen, wie gesagt. Aber als Prinzip oder als Masche mag ich es nicht.